Zeuge Alfred Schlage, Deutschland, Brenner 40 Jahre, 139. Verhandlungstag, 25.02.1965. Das ist das Gericht. Ja. Herr Schlage, Sie waren während des Kriegs ebenfalls Soldat. Ja. Wann sind Sie denn eingezogen worden? Zuerst zum Arbeitsdienst. Wann? 1942 im Februar. 1942 zum Arbeitsdienst. Wie lange blieben Sie bei dem Arbeitsdienst? Und daraus kamen wir nach Russland raus und wurden da die Wehrmacht gleich übernommen. Nach Russland kamen Sie? Ja. Und wurden in die Wehrmacht übernommen. Und zwar in welchen Teil der Wehrmacht kamen Sie? Bei der Infanterieregiment 636 wurden wir übernommen. Zum Infanterieregiment 636. Wo lag das damals? In Smolensk. In Smolensk. Das war 1942. Ja. Im Sommer oder? Nein, im Spätherbst. Im Spätherbst. Im Spätherbst 42 waren Sie bei dem Regiment. Und wie lange waren Sie dort? Das muss ich mir überlegen. Na, ich will Ihnen helfen. Waren Sie irgendwann einmal verwundet? Ja, das war aber verwundet nicht. Nachher, ich hatte eine Erfrierung gehabt. Eine Erfrierung haben Sie gehabt? Ja, das war Wo aber war später. Denn das? In Rumänien, bei Vinica. In Rumänien. Und bei welcher Einheit waren Sie denn damals? Ja, wir wurden da übernommen und unser Ersatztruppenteil lag in Göttingen. Ja. Bei der 82er Infanterieregiment. Ja. Ja. Nun, Sie waren also immer, Sie waren bei dem 82er Infanterieregiment. Ja, nachher. Ja. In Rumänien. Ja. Und dort hatten Sie eine Erfrierung. Ja. Wo? Des linken Vorfußes. Des linken Vorfußes. Und sind Sie dort in ein Lazarett gekommen? Ja. Wann war denn das? Das muss so Mitte oder Ende April 1943 gewesen sein. Mitte oder Ende April 1943. Ja. Und wie lange waren Sie dort im Lazarett? Da kamen wir mit dem Truppentransport nach Brieg in Schlesien. Ja. Ja, nach Brieg-Schlesien. Und dann? Da hat mir mein Vater und meine Mutter mir besucht. Ja. Mein Vater hat damals noch mit dem Stabsarzt gesprochen, wegen einer Verlegung nach dem Heimatlazarett nach Königsberg. Ja. Und aufgrund dessen wurde ich verlegt. Ja. Nun sagen Sie mal, wie konnten Sie denn damals von dem Vater besucht werden, wenn war der Vater nicht auch Soldat? Der Vater war Soldat. Und ich hatte nach Hause geschrieben, dass ich in Brieg im Lazarett lag. Ja. Und war ganz erstaunt, wie mein Vater und meine Mutter mir besuchten. Ja. Und wieso konnte denn der Vater Sie besuchen? Weil er vorher im Lazarett gelegen hat. Er hatte eine Blinddarmplatzung gehabt. Ja. Und eine Vereiterung. Ja. Und hier hatte er im Krankenhaus einen Genesungsurlaub gekriegt. Ja. Und da war ihr Vater zu Hause und hat mir da besucht. Ja. Aha. Und, hat er während seines Genesungsurlaubs? Ja. Mhm. Und wie oft hat er Sie denn besucht? In Brieg einmal. Einmal. Und dann hier in Königsberg. Mhm. Haben Sie das auch mal dem Anwalt Ihres Vaters gesagt? Ja. Ja. Haben Sie das dem genauso erzählt, wie Sie mir das jetzt genauso erzählt? Genauso. Ja. Also Herr Rechtsanwalt Bürger schüttelt mit dem Kopf und in seinem Beweisantrag steht nämlich drin, Sie hätten sich Mitte April 44 bis Ende April 44 im Lazarett in Brix befunden und dann im Lazarett in Königsberg. Ja, 1944 im April bin ich im Lazarett reingekommen. Ja. Und da hat mein Vater mir besucht. Ja, also gerade hatten Sie mir gesagt, es wäre April 43 gewesen. Das war mir sehr interessant, aber Sie sagen, jetzt ist es April 44 gewesen. Genau auf dem Schriftstück, was da oben steht. Da habe ich mir jetzt eben versprochen. Haben Nein, Sie das ist 1944 gewesen. Im April 44? Ja. Wissen Sie das bestimmt? Jawohl. Also ich habe jetzt 44 geschrieben. Jawohl. Und das stimmt auch. Das stimmt. Ja. Im April 44. Nein. Ist noch eine Frage? Bitte schön. Als Sie sich schon die Füße erfroren hatten, ja, war da Ihr Regiment im Einsatz gewesen, an der Front? Ja, wir waren vorne an der Front. Vorne an der Front. Und in welcher Gegend war das denn? Bei Vinica, in Rumänien. Bei Vinica. Naja, das war Uman-Kessel, das war 1944. Ja. Bestimmt. Ja, Herr Staatsanwalt, hatten Sie noch eine Frage? Wegen dieser Erfrierung wollte ich nur noch mal fragen, können Sie sich noch erinnern, wie Sie den ersten Winter als Soldat erlebt haben? Ja, das war doch, wie ich ja vom Arbeitsdienst übernommen wurde, ja, der Wehrmacht. Ja, Sie sagten, im Herbst 1942 sind Sie bei Smolensk zur Wehrmacht übernommen worden. Ja. Kamen Sie dann zum Einsatz? Nein, ich wurde krank und kam zurück nach Göttingen und von da aus nach Frankreich. Und 1943, zu Weihnachten, das weiß ich ganz genau, Heiligen Abend, waren wir auf dem Transport nach Rumänien. Und wann haben Sie diese Erfrierungen erlitten? Das habe ich 1944 gekriegt. Das war so um Februar, um März. Es war schon Tauwetter. Wir hatten zuerst Filzstiefel und dann kam der Matsch und dann bekamen wir Lederstiefel an. Die Füße waren nass und dann setzte der Frost ein. Und da habe ich mir meinen linken Fuß erfroren. Also Sie wollen mit Sicherheit ausschließen, dass Sie im Winter 1942, oder Sie wollen sagen, im Winter 1942, 43 hatten Sie auf keinen Fall. Ja, lassen Sie mich doch bitte mal aussprechen. Im Winter 1942, 43 hatten Sie auf keinen Fall an Erfrierungen zu leiden. Nein. Das war erst im Februar, März, meinen Sie, 44 in Rumänien. Jawohl. Und sind Sie sicher, oder woher wissen Sie, dass Ihr Vater Sie, als er in Brieg bei Ihnen aufgetaucht ist, selbst Urlaub hatte, dass er nicht etwa von Auschwitz her auf Besuch nach Brieg rübergekommen war? Weil mein Vater doch im Lazarett gelegen hat. Das hat er mir gesagt, dass er eben Urlaub gekriegt hat jetzt durch seine schweren Krankheit. Und da hat er mir besucht. Haben Sie bei diesem Besuch in Brieg zum ersten Mal davon gehört, dass Ihr Vater auch im Lazarett gelegen hatte? Ja, meine Mutter hatte das schon mal geschrieben. Hatten Sie mit Ihrem Vater keine Postverbindung? Ja, selten, nicht viel. Sie wurden über das Schicksal Ihres Vaters durch Ihre Mutter unterrichtet? Ja. Wissen Sie etwas darüber, wo sich Ihr Vater im Sommer 1941 befunden hatte? Das kann ich nicht sagen. Da waren Sie doch noch zu Hause. Ja, da war ich noch zu Hause. Er war eingezogen worden. Er ist in Plock, glaube ich, gewesen und dann in Auschwitz gewesen. Aber wo und wann, und das kann ich nicht genau sagen. Schon so lange her. Können Sie sich noch erinnern, wann sonst Ihr Vater auf Urlaub war? Nein, das kann ich mir nicht erinnern. Hatte er auch mal Urlaub, während Sie noch zu Hause waren, vor Ihrer Einziehung, vor Ihrer Einberufung? Vor meiner Einberufung. Das weiß ich nicht mehr. Sie können sich also, wenn ich Sie recht verstehe, aus dem ganzen Krieg an keinen Urlaub Ihres Vaters erinnern, nur mit einer Ausnahme, jawohl, dass er Sie in Brieg besucht hatte, ja, und Ihnen bei dieser Gelegenheit davon erzählte, er hätte selbst auch Urlaub. Ja, weil er ja in Uniform erschienen war. Und ist das Ihre Erinnerung heute noch, ja, aus eigener Bemühung Ihres Gedächtnisses, oder ist das inzwischen aufgefrischt worden? Ja, nur wir haben uns, mein Bruder und meine Mutter, wir haben uns darüber unterhalten und so weiter, und dass der Vater diese schwere Operation hinter sich hatte, und es war eine Überraschung, dass der Vater einen besuchte damals so plötzlich im Krankenhaus. Ja, wann haben Sie sich darüber unterhalten, über dieses Thema? Damals oder jetzt plötzlich? Jetzt haben wir uns jetzt unterhalten. Gut, danke schön. Und hat Ihr Vater Sie nicht auch in Königsberg mal besucht? Ja, anschließend. Ich wurde ja eine Woche später verlegt nach Königsberg. Also Sie haben mir vorhin auf meine Frage gesagt, er hätte Sie einmal besucht, und zwar in Brieg. Ja, in Brieg. Und anschließend war ich doch, mein Vater hatte doch gesprochen mit den Stabsarzt damals, und auf dessen wurde ich doch verlegt nach Königsberg. Und dort hat er Sie auch noch mal besucht? Ja, der hatte mir auch noch besucht. Wann war denn das? Das muss Ende April bis Anfang Mai gewesen sein. Naja, ja. Rechtsanwalt Bürger. Herr Schlage, wann haben Sie erstmals erfahren, dass Ihr Vater im Lazarett lag? Waren Sie dann noch in Frankreich oder wo war das? Ja, durch das Schreiben von meiner Mutter, da war ich in Frankreich. Da hatte ich Bescheid gekriegt, dass mein Vater eben krank ist durch diese Blinddarmplatzung. Wann war das etwa? Ja, das war, wie ich sagte, kurz im Oktober oder November, da lag ich an der Kanalküste bei Boulogne in Frankreich. Da bekam ich die erste Nachricht, dass mein Vater krank ist und im Lazarett Laura Hütte oder Königshütte, so ungefähr. Wann war das? Im? Im Herbst. Im Herbst 1943. Da lagen Sie bei Boulogne? Ja. Und da wurden wir zusammengestellt und da ging es nach Rumänien raus. Na, weiter bitte schön. Ja, Dankeschön. Das ist sonst noch eine Frage? Von Seiten des Angeklagten Schlage? Nein. Nein. Keine Erklärung mehr abzugeben von den Angeklagten, von den Verteidigern, keine Fragen mehr zu stellen. Werden wegen der Beeidigung Anträge gestellt? Ich beantrage von der Vereidigung gemäß § 61 Ziffer 2 der Strafprozessordnung abzusehen. Keine Anträge. Kennen Sie das Bild hier? Ja. Und wer ist das? Das ist mein Bruder und ich. Und wann ist das aufgenommen? Das hat mein Vater aufgenommen, wie ich nach Königsberg kam. War da Ihr Bruder auch? Was? War Ihr Bruder auch in Königsberg? Ja, der wartete damals auf seine Einberufung nach der Marine. Ja. War vom Arbeitsdienst gekommen und hatte so lange zu Hause gewartet, bis er einberufen wurde. Wo wohnten denn Ihre Eltern damals? In Königsberg, Erlenweg Nummer 10. In Königsberg selbst? Ja, Honat. Und Sie waren auch im Lazarett in Königsberg? Ja. Und da hat Sie Ihr Vater nur einmal besucht? Ja. Bei dieser Gelegenheit hat er das Bild aufgenommen. Wie ich ihn zu Hause, haben wir das aufgenommen. Ach, da sind Sie nach Hause entlassen, ja, oder entlassen, ich beurlaubt hatte, worden? Beurlaubt. Ich konnte dann die Woche ein, zwei Mal nach Hause gehen. Mhm. Und da war Ihr Vater dort? Ja. Und wie lange war der Vater dort zu Hause? Das kann ich nicht das genau wissen sagen. Sie nicht. Wie lange waren Sie denn überhaupt in Königsberg? Ich war ungefähr so bis September. Und dann wurden wir verlegt nach Pillau und von da aus ging es nach Swinemünde und wurde dann in Bad Oeynhausen, im Herbert-Kur-Hotel, wurden wir dann eben praktisch im neuen Lazarett kamen wir da rein. Da wurde das also im September 1944 kamen Sie von Königsberg weg? Ja. Da waren Sie von wann ab in Königsberg? Wann sind Sie denn von Brieg nach Königsberg gekommen? Das muss so im Mai gewesen sein. Von Mai bis September ungefähr 1944 war ich zu Hause, beziehungsweise in Königsberg im Hindenburghaus, im Lazarett. Und von da aus wurden wir verlegt. Und zwar von Königsberg nach Bad Oeynhausen. Bad Oeynhausen. Da haben wir zuerst im Königshof gelegen, dann Herbert-Kur-Hotel. So, dann nehmen Sie bitte einstweilen mal da hinten Platz und wir wollen den Bruder rufen.